August Gottlieb Meissner, Kriminalgeschichten, dritter Teil. Mord wegen überdachter Treulosigkeit. Haag in den Niederlanden, den soundsovielten 1775. Freund, Freund beinahe, möchte ich glauben, dass mein alter mürrischer Hofmeister doch nicht ganz Unrecht hatte, wenn er mich oft mit so fürchterlichem Ernste vor der Liebe warnte. Wozu sind wir nicht fähig, sobald sie uns leitet? Ihre dünnsten Faden werden Ketten, und was vor ihrem Richterstuhl dann gerecht und löblich ist, das bestrafen oft bürgerliche Gesetze und Gebräuche mit Schimpf, Verlust, ja wohl gar mit dem Tode. Halten Sie dies nicht für Übertreibung. Gestern erst habe ich hier einen jungen Mann auf das Grausamste rächen sehen, der in den Augen der meisten für einen grässlichen Mörder galt. Erschüttert von dem Geschrei seiner letzten Qual, eilt ich weit, weit ins freie Feld, griff in meinem Busen und fand, dass ich an seiner Stelle wahrscheinlich auch getan hätte, was er tat. Was hatte denn aber der Arme getan? So werden Sie fragen. Nichts als ich selbst gerecht, nichts als sein Mädchen umgebracht. Wie? Rufen Sie aus. Das rechnen Sie für nichts, oder wenigstens still, Freund, hören Sie mich erst an. Ein junger, zwar nicht sehr bemittelter, doch auch nicht ganz armer, hiesiger Kaufmann liebte die Tochter eines andern, weit reichern Handelsherrn und erhielt von ihr die freiwillige und oft wiederholte Versicherung, dass sie ihn nicht minder liebe. Was er vermochte, wandt er an, um auch die Einwilligung ihrer Eltern zu erlangen. Seine Sitten waren die unbescholtensten, seine Kenntnisse bewährt, sein Betragen und sein Äußerliches angenehm, doch alles dies half ihm nichts, denn ihm gebrach, was so manchen Buben hebt, Keckheit und Geld. So hartnäckig aber auch diese Grausamen auf ihrer Verweigerung beharrten, so gütig wußte das Mädchen selbst ihren Liebhaber wieder aufzurichten. »Sie kenne«, sagte sie oft zu ihm, »die Denkungsart ihrer Eltern. Sie wären allerdings schwer zu bewegen, aber nicht ganz unerbittlich. Die Fortdauer seiner Bewerbung, die Kraft ihrer kindlichen Bitten, würde gewiß endlich noch siegen. Und wer alles umsonst, könnte nichts die Abgeneigten erweichen. Nur dann, dann sei sie fest entschlossen, ihm zu folgen, wohin es auch immer sei, zu folgen, wo keine hartherzigen Anverwandten ihrem Glück und ihrer Liebe im Wege stehen sollten.« Der junge Mann, ganz versunken in seiner Leidenschaft, glaubte blindlings, was sie sagte, und würde den für seinen Todfeind erklärt haben, der an der Wahrheit des geringsten dieser Worte gezweifelt hätte. Er fuhr fort, sein kleines Vermögen zu Bestechungen für die übrigen Verwandten, zu Geschenken für seine Geliebte, die gern Geschenke nahm, und zu einem eigenen Lebensunterhalte zu verwenden. Schlug manches andere vorteilhafte Anerbieten zu seiner Glücksverbesserung aus, vermied jedes Geschäfte, das ihn von hier entfernen konnte, und sah sich endlich mit seiner Kasse nach ein paar Jahren da, wo man sich gewöhnlich zu sehen pflegt, wenn man viel ausgibt, ohne wieder verhältnismäßig einzunehmen. Da er ihr aus nichts auf der Welt ein Geheimnis machte, so wußte sie dies alles gar wohl, und ihre Geschicklichkeit, ihm günstige Hoffnung zu machen, blieb sich so lange vollkommen gleich, bis auch das letzte kleine Kapital seines Vermögens aufgekündigt und im Schmelzen war. »Lieber Junge«, sprach sie dann einst, indem sie freundlich mit der einen Hand seine Wange streichelte und mit der anderen sich aus dem Auge eine Zähre wischte, die eigentlich gar nicht im Auge war, »ich kann dir nicht länger verhehlen, was mich nun schon um die Ruhe mancher Nacht gebracht hat. Alle Hoffnung, meine Eltern dir geneigt zu machen, ist in gegenwärtiger Lage deiner Glücksumstände verschwunden. Sie und alle meine Anverwandten sind Unmenschen, die kein Verdienst als das in Goldsäcken kennen. Um uns ehelich zu verbinden und um zugleich, was doch freilich auch zum menschlichen Leben und Glück gehört, so viel Vermögen zu besitzen, als nötig ist, um ohne Kummer zu nähren, sehe ich nur einen Weg noch. Und der ist, dass du selbst durch Handel und Fleiß dir, wenn auch nicht ein ansehnliches, wenigstens doch ein scheinbares Vermögen zu erwerben suchst, dann bin ich und eine reiche Aussteuer dein. Liebes Mädchen, spottest du meiner? Ich und Vermögen? Du so lange warten, bis ich, der ich nun zum Bettler geworden, mich wieder zum reichen Mann hinaufgeschwungen hätte? Welch ein Einfall! Und doch sehe ich die Unmöglichkeit nicht, die du drinnen findest. Der Ruf nennt dich einen Mann, der seine Handlungsgeschäfte versteht. Wenn dein Glück Zeit her und hier nicht blühte, wer spricht dir Hoffnung künftig und anderwärts ab? Mit 20 Talern ging mein Großvater nach Ostindien. Mit 7 Tonnen Goldes kam er zurück. Dort ist die Goldgrube der Europäer. Selbst Einfältige werden allda reich. Und dir, den Erfahrung und Liebe beseelen, sollte dies unmöglich sein? Der Unglückliche schwieg ein paar Sekunden lang. Der schreckliche Gedanke, wie wenn sie, der du alles vertrautest, dich verriete, stieg in ihm empor. Er unterdrückte rasch denselben und wandte sich wieder liebevoll zu seinem Mädchen. »Bester Engel, du sprichst von Ostindien, wie die Verfertiger der Robinsone und der Aventuriers davon zu sprechen pflegen. Stellst dir unter jenem Weltteil eine offene Schatzkammer vor, aus der ein jeder wegtragen kann, was ihm einzustecken gut deucht. Und doch ist diese Schatzkammer meistenteils das Zuchthaus oder wohl gar das Grab der Europäer. Bösewichte und Krankheiten lauern dort überall den neuen Ankömmlingen auf, und von Hunderten kommen kaum 20 davon, gedeiht oft kaum einer. Aber setz auch, dieses ferne Land wäre mild gegen mich. Welch ein Zeitraum wird dazu erfordert? Rechne so wenig, als du willst. 10, 20 Jahre gehen wir gewiß fruchtlos vorbei. Meine Wange wird inzwischen braun gebrannt, meine Stirne runzlicht, mein Körper durch Scharbockfieber und 1000 andere Krankheiten siech gemacht werden. Endlich komm ich wieder und finde dich in dem Arm eines andern, vielleicht als eine längst verblühte Mutter von Töchtern, die dann das sind, was du jetzt bist. Du verkennst mich. Ich wart auf dich, und wenn ich nie einen Mann als meinen Mann küssen sollte. Aber der Ungestüm deiner Eltern indes, deine fruchtlose Schwermut, die Verleumdung deiner Mitbürger, die, was ist mir dies alles, wenn ich es für dich leide? Ha, nun hab ich dich, wo ich dich haben wollte. Willst du dies alles meinethalben auch ohne mich leiden? O, so teile lieber gleich jetzt dein Geschick mit mir. Gib mir deine Hand, und ich fliege dann an derselben, wohin du es haben willst, gen Mitternacht, morgen oder Mittag. Du wirst blass? Du schweigst? Teure, wie oft versprachst mir du sonst ungebeten, das zu tun. Halte mir es nun auch, da ich dich darum bitte. Das Mädchen, durch diese letzte Rede überrascht, sah freilich sich in ihrer eigenen Schlinge gefangen. Aber sie nahm zum gewöhnlichen Hilfsmittel falscher Seelen zur Hartnäckigkeit ihre Zuflucht. Seinen Gründen setzte sie Tränen, seinen Bitten 10-mal widerlegte Einwürfe entgegen. Und der arme junge Mann ging trostlos von ihr. Er sah beim einsamen Erwägen des ihm geschehenen Vorschlags gar wohl die Tücken ein, die hier auf ihn lauerten. Er war bereits fest entschlossen, sich nicht umsonst betrügen zu lassen. Aber er wollte doch auch zuvor ganz überzeugt sein, ehe er es glaube und sich räche. Alles, was ihm noch vom baren Gelde übrig geblieben war, mochte kaum 100 Taler betragen. Er nahm einen ansehnlichen Teil davon und bestach die Vertraute seiner Geliebten. Das Kammermädchen widerstand lange, aber endlich ergab sie sich. Von ihr erfuhr er ein heimliches Verständnis seiner Treulosen mit eines reichen Bankiers Sohne. Von ihr erfuhr er, dass sie sich oft Briefe schrieben. Von ihr erhielt er endlich das Versprechen, dass ihm nächstens eines dieser Sendschreiben in die Hände gespielt werden sollte. Seine Wut war ohne Grenzen, aber auch jetzt zwang er sich, sah sein sogenanntes Mädchen noch an den nämlichen Tage, versicherte der Niederträchtigen, dass er ihrem Vorschlage weiter nachgedacht, ihn tunlich befunden, ja, sich bereits auf einem bald abgehenden Schiffe verdungen habe, ward desfalls äußerst von ihr gelobt und erhielt 2 Tage drauf durch die bestochene Aufwärterin ein Billet, welches für seinen Nebenbuhler bestimmt und folgenden Inhalts war. »In 3 Tagen, mein Bester, sind wir beide ganz ohne Sorgen. Jener gute Narr glaubt alles, was ich ihm vorgeschwatzt habe, und geht morgen zu Schiffe. Von Ostindien aus kömmt dann sein Einspruch, er komme, wann er wolle, viel zu spät. Glaubst du nun endlich, du getaufter Ungläubiger, dass ich dich mehr liebe als ihn? Nur sprich fein bald mit meinen Eltern, ich weiß, sie sind dir gewogen und erwarten bloß das Ehrenwort, um dir ihre Einwilligung zu geben. Dies ist der Lohn, den ich um diese Schlange verdient habe«, rief der Arme, indem er das Billet durchlas. Seine Augen hatten keine Tränen mehr und sein Herz war gestählt. Er eilte hin zu ihr, sie empfing ihn mit der möglichsten Verstellung, und er meldete ihr, dass er Abschied zu nehmen komme. »Nur noch einen Tag also«, rief sie, und schlang ihren Arm um ihn. Sie wartete nicht, bis er sie küssen würde. Sie kam ihm so brünstig zuvor, dass der Unglückliche wirklich auf 2 Augenblicke vergaß, in wessen Armen er sich befände. Aber bald ermannt er sich. »Weg mit deinen Küssen! Kennst du diese Hand?« so rief er, indem er sich loswand und den fatalen Brief ihr darbot. Sie erkannte denselben, bebte, wollte reden, stammelte, schwieg. »Nun, so nimm dann diesen Einspruch hin, ehe ich noch fort nach Ostindien reise.« Ein scharfes Messer durchstieß ihr rasch Brust und Herz. »Ich hab es verdient«, stöhnte sie mühsam, sank und starb. Der Jüngling eilte unbemerkt hinweg und zum Richter. »Gestrenger Herr«, war seine Anrede, »wenn ein Räuber mir mein ganzes Vermögen raubt, wenn ich ihn dabei finde und töte, bin ich des Todes schuldig?« »Das wohl nicht, aber nach Befindung der Umstände kann es Ihnen doch wohl noch Ungelegenheit genug machen. Es sagen unsere Gesetze, nun so entscheidet nach Ihnen und misst, eine Bübin raubte mir mein ganzes väterliches Vermögen, meine Ruhe, ein Herz und Glück. Verspottet, betrogen, ausgeplündert, dem gewissen Elende von ihr entgegengesandt, hab ich mich gerecht. Hier ist das blutige Messer.« Man kann leicht denken, wie der Richter erschrak, aber der Unglückliche ließ sich gelassen ins Gefängnis führen, und man sprach nachher auf 2 Universitäten einstimmig das Urteil über ihn, dass er seiner grausamen Mordtat halber mit dem Rade von unten hinauf bestraft werden solle. »Freund, wenn Sie nicht erraten, warum ich gegen das Ende dieser Geschichte so eilte, meine Erzählung so zusammenengte, so haben Sie die Fühlbarkeit vergessen, die mir die Natur, weiß Gott, ob zum Segen oder zum Fluch, in der Stunde der Geburt verlieh. Leben Sie wohl! Mit nassen Augen schreibt man ja doch gleich schwer und schlecht.« Totschläger, durch Eifersucht und Zusammenhäufung unglücklicher Umstände getrieben. Ein kurländischer Bauer, der lange Zeit für den ordentlichsten, besten Mann im ganzen Dorfe gegolten hatte, war der Gatte eines Weibes, die schon seit vielen Jahren unablässig kränkelte. Er ertrug den mannigfaltigen Schaden, den seine Wirtschaft dadurch erlitt, mit großer Geduld, und er ließ keine Mühe, keinen Aufwand, wodurch ihre Gesundheit wiederhergestellt, ihr Leiden vermindert werden konnte. Und so fruchtlos alles blieb, brach er doch nie in Unwillen oder Beschwerden aus. Nur in einem Punkte wär er zwar gern Herr über sich gewesen, aber er vermochte es nicht. Das immerwährende Kränkeln machte sein Weib von Tag zu Tag unscheinbarer, machte sogar zur ehelichen Liebe sie fast immer unvermögend. Er hingegen war noch ein junger, rascher Mann, dessen Blut sehr warm floß und dessen Begierden oft sehr tätig sich regten. Dass bei solchen Umständen zuweilen der Wunsch in ihm emporstieg, auswärts zu ersetzen, was daheim ihm abging, das ist wohl kein Wunder, und noch minder kann es für eines gelten, dass er bald einen Gegenstand nach seinem Behagen fand. Eine entfernte Muhme seiner Frau ging oft in seinem Hause aus und ein. Ein junges, schlankes Mädchen, deren derbes, frisches Fleisch, deren rote Wange und lüsterne Augen einem Manne von ihrem Stande allerdings nicht missfallen konnten. Er sah sie oft unter so mancherlei Umständen. Sie nahm zuweilen seiner Wirtschaft sich an. Sie sprach ihm oft Trost zu, wenn er bekümmert zu sein schien. Alles dies erhöhte ihren Reiz in seinen Augen. Er glaubte, durch näheren Umgang mit ihr niemanden etwas zu entziehen, und sich doch für so manche trübe Stunden auch einen fröhlichen Augenblick wohl gönnen zu dürfen. Er brachte sein Wort an und unterstützt es durch tätige Liebkosungen seiner Art. Die Dirne stellte diesem Begehren allerdings triftige Gründe entgegen, aber er widerlegte sie durch Vorspiegelung gewisser Ehe, sobald er, was nicht mehr fern sein könne, Witwer geworden sein würde. Und das Mädchen ergab sich. Doch eben dieses Liebesverständnis blieb nur kurze Zeit ohne Folgen und unentdeckt. Das Mädchen fühlte sich schwanger, und ihr Geständnis kam dem armen Mann noch viel zu früh und viel zu unerwartet. Eine schwache Hoffnung auf seiner Frauen baldigen Tod tröstete ihn zwar immer noch etwas, aber eben diese Frau fing jetzt an, die Eifersüchtige zu spielen. Die freundlichen Blicke zwischen Gatten und Muhme entgingen ihrer Aufmerksamkeit nicht. Sie deutete solcher sehr richtig auf Dinge, die entweder schon vorgegangen sein dürften oder bald vorgehen würden. Was sie selbst nicht mehr genießen konnte, mißgönnte sie wenigstens einer Dritten, und es kam dahin, dass sie endlich ihrer Nichte den Zutritt in ihr Haus ganz untersagte. Alles dies verbitterte zwar schon das Leben des armen Mannes gewaltig, doch ein Umstand, der anfangs nur eine Kleinigkeit zu sein schien, vollendete das Maß seines Elends. Die kurländischen Bauern sind verpflichtet, ihrem Gutsherrn alljährlich einen gewissen ausgesetzten Zins von Gespinst zu liefern. So mäßige Anstrengung diese Art von Arbeit auch erfordert, so war sie doch noch überwiegend für die Kräfte des armen, fast immer bettlägerigen Weibes. Was ihr daher an dem gebührenden Maße abging, mußte ihr Mann auswärts spinnen lassen und bezahlen. Er tat dies abermals gern und treulich, nur fiel diese Lohnarbeit, ganz ohne sein Verschulden, etwas abstechend von der übrigen aus. Sein Edelmann, ein ziemlich strenger Herr, hatte deshalb schon vorm Jahre einen derben Verweis ihm erteilt, hatte die Drohung einer harten Behandlung, wenn dieses noch einmal sich zutrüge, hinzugefügt. Jetzt, als er wieder das ausgesetzte Garn ihm überbrachte und der Grundherr solches, was doch falsch war, noch schlechter als vordem zu finden glaubte, setzt er die Drohung ins Werk und behandelte seinen Untertan mit harten Schlägen. Eine solche Begegnung schmerzte die ohnedem empfindliche Seele des armen Landmanns unendlich. Er ging mit bitterem Murren über Junker, Untertanspflicht und Schicksal seiner Heimat zu. Doch ehe er noch dahin gelangte, kam ihm mit Händeringen, mit rot geweinten Augen, mit schluchzender Stimme seine Geliebte entgegen. »Jetzt«, sagte sie, »wäre auf Gottes weiter Erde keine unglücklichere Person als Sie. Ihre Mutter merke nur zu deutlich ihre Schwangerschaft. Bald wäre alles ruchbar, bald für ihre Schmach keine andere Rettung möglich sein, als sich im nächsten Teich zu stürzen.« Der gute Mann tat, was er nur vermochte, um auch diese Unglückliche wenigstens in etwas zu beruhigen. Verweisung auf seines Weibes täglich zunehmende Schwäche, Wiederholung seines Versprechens, Trostgründe der Religion, Schmeicheleien der Liebe, alles ward hervorgesucht, und das arme Mädchen fing wirklich an, etwas gelassener zu werden, als sie von weitem eben diejenige Person, auf deren Tod sie beiderseits hofften, kommen sahen. Sie trennten sich sofort, und der Bauer ging seiner Frau entgegen. Aber dieser hatte bereits jenes Gespräch bemerkt und selbst aus der geschwinden Trennung derselben neuen Verdacht unerlaubter Vertraulichkeiten geschöpft. Sie vergaß daher jetzt auf einige Augenblicke ihr Unpässlichsein und ihre Kraftlosigkeit, kam so schnell als sie nur immer konnte herbei, überhäufte ihren Gatten mit den bittersten Vorwürfen, belegte seine Geliebte mit den allerschimpflichsten Beinamen, beschuldigte ihn eines offenbaren Ehebruchs und schwur, daß sie sofort zum Pfarrer und Edelmann, um ihn zu verklagen, hingehen wolle. Eine solche, gleichsam verabredete Zusammentreffung mannigfaltiger Unfälle, deren jeder einzeln schwer genug zu tragen war, überwog die Fassung unseres armen Bauers weit. Gemisshandelt ohne Schuld von seinem Edelmann, bedroht vom Ausbruch einer allgemeinen Schmach, seine Geliebte in Bereitschaft, Hand an sich selbst und an das Kind unter ihrem Herzen zu legen, seine Habe in Abnahme, seine Hauswirtschaft in Verwirrung und auch eben diejenige Person, deren Krankheit von allen diesen Unfällen die erste, obschon unschuldige Ursache war, im Begriff, seine Schmach und sein Elend zu vollenden. Wahrlich, der Bedauernswürdige kannte beim Übermaß seines Unglücks nun sich selbst nicht mehr, und sein Gefühl brach endlich im heftigsten, bewusstlosesten Zorn aus. »Elende«, rief er zu seinem Weibe, »bin ich nicht erst durch dich um alles, was mir lieb ist, gekommen? Und nun willst du noch selbst gegen mich den Teufel spielen und mich bei Gott und Menschen verklagen?« Er hob den Stock, den er soeben in der Hand hatte, hier über dem Haupte seiner Frau auf, und von einem grässlichen Schlage getroffen, sank die Arme augenblicklich tot zur Erde. Wahrscheinlich hatte sich der Arme selbst nicht klar gemacht, was er verübe. Aber die Tat war geschehen. Nun konnte keine Reue die Getötete wieder retten. Ihn ebenso wenig. Gerechtigkeit der Gesetze verfuhr bald nachher gegen ihn, wie sie musste. Ein Räuber, weil die menschliche Gesellschaft ohne Schuld ihn ausstieß. Eine Räuberbande von 12 Mann hatte seit geraumer Zeit die Gegend um 3 Sternchen beunruhigt. Man überfiel sie endlich in einem kleinen Städtchen. Die Räuber griffen, als sie sich entdeckt sahen, verzweiflungsvoll zu den Waffen und verwundeten sowohl einige von der Amtsfolge als auch von der ihr zugegebenen Soldaten. Ein einziger, Johann mit seinem Vornamen, ergab sich sogleich und bot mit Schluchzen seine Hände den Banden dar, indes die anderen sich noch beinahe eine Stunde lang wehrten. Auch im Kerker betrug er sich mit außerordentlicher Gelassenheit. Wenn die anderen fluchten, fleht er um Gnade zu Gott und ermahnte sie zu gleichem Gebete. Oft weint er so bitterlich über sein Vergehen, dass selbst die Amtsknechte so fremd diesen Leuten sonst das Mitleid zu sein pflegt, ihm Trost zusprachen. Durch ihn allein erhielt man eine umständliche Nachricht von den Unternehmungen dieser Diebesbande, und auch von seiner eigenen Geschichte tat er folgendes aufrichtiges Geständnis, das übrigens manche seine Nase sich mit gewaltigem Ekel rümpfen dürfte, wenn sie das Wort Abdecker liest, zweifle ich keineswegs. Für mich war dasselbige nicht der geringste Anstoß. Denn auch der Abdecker ist ein Mensch wie wir und oft ein moralisch besserer, mithin im Weltall edlerer Mensch als derjenige, dessen Nase sich so stark und so gern beim Unterschied der Stände rümpft. Er war auf einer Hofmarsch des Grafen von T. in Bayern geboren, auf welcher sein Vater, ein ehrlicher Greis, schon über 40 Jahre als Abdecker gedient hatte und wegen seiner Redlichkeit und Kenntnis bei Viehkrankheiten in der ganzen Gegend bekannt war. Nie riss in den Orten seiner Pflege eine Viehseuche ein, so verderblich sie oft in der Nachbarschaft wütete, und er war deshalb bei seiner Herrschaft trotz seiner sonst verachteten Hantierung sehr beliebt. Aber in seinem 66. Jahre traf ihn das Unglück, daß ein Jagdpudel, den ihm der junge Graf, der seit kurzem erst sein Herr geworden war, in die Kost gegeben hatte, unvermutet verreckte. Zwar geschah dies ganz ohne seine Schuld, doch man glaubte seinen Worten nicht. Dieser Hund war einmal der hochgräfliche Liebling, und der arme, entkräftete Greis verlor sein Brot und seine Stelle. Ohne Dienst, ohne Aussicht, ohne Kräfte, sich Unterhalt zu erwerben, zog der unglückliche alte Mann mit seinem Sohne Johann, einem damals 8-jährigen Knaben, im Ländchen herum. Einige Bauern, menschlicher als ihr Graf, gaben ihm kärgliche Brosamen, bis er erkrankte und für Kummer und Elend starb. Johann ward jetzt 9 Jahre alt, und ein Vetter seines Vaters von gleicher Hantierung nahm ihn zu sich. Doch dieser Mann war ein versteckter Bösewicht, der sich des armen Knaben bald zu einigen kleinen Viehdiebstählen so zu bedienen wußte, daß Johann selbst nicht argwohnte, wozu er gebraucht würde. Aber endlich ward ihm die Sache doch verdächtig, und als einst in seiner Gegenwart ein förmlicher Raub verabredet, er selbst auch zum Einsteigen und zur Eröffnung der Fenster dabei bestimmt wurde, stand auf einmal der Geist seines Vaters ihm vor Augen. Er glaubte, seine Ermahnungen alle von Neuem zu hören, wagte es nicht, ihnen untreu zu werden und entfloh noch den nämlichen Abend, als der Diebstahl ins Werk gesetzt werden sollte. Sein Weg ging zur nächsten Stadt, und nachdem er einige Tage herumgebettelt hatte, nahm ihn ein Schlosser auf sein inständiges Bitten zum Lehrpurschen an. Er arbeitete hier ein ganzes Jahr, war nach des Schlossers eigenem Zeugnisse willig, gehorsam, eingezogen, gelehrig und gottesfürchtig, und würde ganz gewiß ein geschickter Künstler geworden sein, hätte man nicht plötzlich entdeckt, daß er eines Abdeckers Sohn sei. Er selbst, unbekannt mit dem Vorurteile, das ihm die Ehrlichkeit absprach, leugnete dies bei der ersten Befragung keineswegs und ward mit Schimpf und Härte aus der Zunft verstoßen. Voll Scham, Verwirrung und Jammer kam er auf ein benachbartes Dorf und fand, daß eben Erntezeit war, bei einem Bauer Dienste, so wenig er auch sonst mit der Landarbeit bekannt sein mochte. Er behielt solche bis zum Ende der Ernte und ward, da man ihn jetzt auch hier als einen unnötig gewordenen Kostgänger abdankte, mit einem andern Bauernjungen bekannt, der ein Wildschütze war und von dem der arme, dienst- und brotlose Johann zu gleichem Gewerbe angeführt oder, wenn man lieber will, verführt ward. Auch dies dauerte noch nicht ganz ein Jahr. Er ward ertappt, eingezogen und auf eigenes Bitten zum Soldatenstande verurteilt. Doch da er den Winter hindurch, in welchem er dem Wildschießen nachgegangen, sich beide Füße so sehr erfroren hatte, daß einer davon aufbrach, so ward er auch hier nicht angenommen, empfing vielmehr 20 Karbatschenstreiche und ward fortgejagt. Dieses, wie er weinend gestand, benahm ihm die letzte Hoffnung, sich als ein redlicher Mensch zu nähren, und von neuem beschimpft, gestraft, ohne Unterhalt und ohne Vermögen, ihn zu erwerben, eilt er wieder zu seinem Vetter, von dem er ehemals entflohen war, und fand ihn in noch besseren Umständen, als er ihn verlassen hatte. Aufgebracht gegen das Menschengeschlecht, das ihn überall ausgestoßen, ja noch obendrein beinahe ganz ohne Schuld bestraft hatte, aufgemuntert durch den Wohlstand, in dem er seinen Vetter antraf, folgt er dessen Anweisung. Und da er einmal zum ersten Raube sich verleiten lassen, ging er auch nachher allzeit treulich mit, ohne jedoch etwas weiter dabei zu denken als: Du hast ja doch schon mit dem ersten Gange den Tod verdient. Gleichwohl konnte er bei den 6 Raubereien, denen er sich schuldig gemacht hatte, nach den Aussagen seiner eigenen Kameraden nie zur Hauptsache und am allerwenigsten zur Bindung der Überfallenen gebraucht werden. Sein weiches Herz machte vielmehr, dass er oft bei den anderen für sie bat und verschiedenen Hartgeknebelten beim Abzug des Räubergesindels die Bande heimlich wieder löste, so daß sie selbst einmal beinahe alle drüber wären eingeholt worden und nur mit größter Mühe sich flüchten konnten. Das Einzige, wozu seine Kameraden ihn nutzen konnten, war Eröffnung der Schlösser und Türen, eine Kenntnis, die er seinem ehemaligen Schlosserhandwerke noch zu danken hatte und ohne welche er, vermöge seiner Gutherzigkeit, selbst zum Spitzbuben verdorben gewesen wäre. Vielleicht dünkt manchen diese Geschichte unbedeutend, aber dann wird er nur einen Beweis seiner Flüchtigkeit im Lesen geben. Vorausgesetzt, was ich schon vorhin in der Note sagte, und was doch wohl so gewiss als irgendeine Wahrheit in der Bibel sein dürfte, dass der Mensch in jedem Stande doch noch Mensch und unsersgleichen ist und dass nach dem Rechte der Natur betrachtet der zerlumpteste Bettlerbube zum stiftsmäßigsten Edelmanne Bruder sagen kann. Dies, sag ich, vorausgesetzt, wer mag sich des Unwillens enthalten, wenn man sieht, dass der Tod eines gräflichen Pudels einen ehrlichen, verdienten Greis zum Bettler herabsetzt und seinen abgelebten Körper dem Hunger, der Blöße und dem äußersten Elende preisgibt. Wer liebt den Knaben nicht, der, so sehr er noch Knabe ist, doch den Lehren seines Vaters treu eher alles wagen, als ein Räuber werden will? Wer zürnt nicht auf ein barbarisches Vorurteil, das vergebens von der Vernunft widerlegt, vergebens durch weltliche Gesetze verboten, sich gleichwohl immer noch fest im Besitz erhält, dem Staate schon manchen braven Mann entzogen haben mag und hier einen Jüngling, der so gern ein nützliches bürgerliches Mitglied geworden wäre, zwang, durch Laster sein Leben zu fristen? Und wer entschuldigt endlich selbst den Fehlenden nicht, der mitten in seinem Fehlen Erbarmung mit denen trägt, die er beraubt und berauben muß, weil diese Grausamen ihn ja sonst nicht leben lassen wollen? Setzt diesen Unglücklichen unter andere Umstände, gebt ihm Eltern durch Geburt, Glück und Vermögen wirksam im Kreis öffentlicher Geschäfte, und dann hätten vielleicht Mitmenschen und Nachkommenschaft ihn in die dauernde Namenliste der erhabensten, durch Grundsätze edlen Menschenfreunde eingetragen. Denn leider bleibt nur allzu wahr, was Pope sagt: Nicht jeder, der eine Wohltat erzeugt, ist deshalb auch wohltätig. Vielleicht hat er eine glückliche Stunde, vielleicht blies eben der Wind aus Osten. Vatermörder, ohne es zu wollen. Berühmt oder unvergesslich vielmehr ist in Frankreich schöner Literatur der Name vom Prévôt d'Axile, des Verfassers von Cleveland, von Deschamps von Kellerine und viele anderen Romane, deren keinem es an Mannigfaltigkeit, an Neuheit der Erfindung, an Darstellung und philosophischen Anstrich, kurz an wahrem Interesse gebricht. Nur, dass es immer in ihnen der traurigen Bilder weit mehrere als der heitern, gefälligen Gemälde gibt. Einen solchen Mann unter Kriminalverbrechern mit aufzuführen, zumal, da wir nie aufgezeichnet finden, dass er vor irgendein Gericht Zeit seines Lebens gefordert worden, scheint sehr ungerecht zu sein. Und doch erzählen einige neuere französische Journale eine Anekdote von ihm, die mir höchst passend zum Endzweck gegenwärtiger Geschichten dünkt. Prévôt d'Exil, in der letzten Halbscheid seines Lebens Benediktiner des Ordens von Cluny, speiste eines Abends mit einigen seiner vertrautesten Freunde in einem Zirkel von lauter Männern, die Geist und Kenntnis besaßen. Eine geraume Zeit schon hatte sich das Gespräch mit literarischen und politischen Neuigkeiten beschäftigt, unvermerkt kamen auch einige moralische Sätze an die Reihe, und einer von der Gesellschaft behauptete, selbst der rechtschaffenste Mann könne nie sicher sein, ob er nicht dereinst noch auf dem Schafott werde sterben müssen. »Oh, gehen Sie keck noch einen Schritt weiter«, unterbrach ihn Prévôt. »Das auf dem Schafott sterben bedroht freilich den Reichen wie den Bettler, den Sokrates wie den Cartouche. Doch selbst für das weit Schlimmere, für das Schafott verdienen, kann kein Redlicher sich verbürgen.« Laut schrien alle gegen diese Behauptung auf. Gründe, Deklamation und Eifer wurden da wieder aufgeboten. Prévôt blieb ganz gelassen bei seiner Behauptung, blieb bei dem Satze, auch der Mann vom redlichsten Herzen könne durch einen Zusammenfluss von Umständen unglücklich genug sein, ein Verbrechen zu begehen, worauf den Gesetzen nach der Tod, und zwar mit Recht, stehe. Man verschmähte seine Beweise, man übertäubte seine Rede, man versicherte geradezu, dass dies unmöglich sei. »Wohlan, meine Herren«, hub Prévôt, als er wieder gehört werden konnte, mit einem Mittelding von Lachen und Nachdenken an, »wohlan, Sie sind sämtlich meine Freunde. Ich rechne auf Ihre Verschwiegenheit und bin bereit, Ihnen ein Geständnis zu tun, das ich noch keinem sterblichen Ohre anvertraut habe. Zuvor aber nur erst die notwendige Frage, halten Sie mich sämtlich für einen rechtschaffenen Mann?« Man bejahte es einstimmig und aus Herzensgrunde. »Ich danke Ihnen und hoffe, dieses Zutrauen zu verdienen. Dennoch habe ich eines der größten Verbrechen auf meinem Gewissen. Wenig fehlte, so wäre ich dem schimpflichsten Tode anheimgefallen, und gewiß starben viele Tausende schon auf dem Blutgerüste, die weit weniger sich vergingen als ich. Ich sehe, Sie halten das alles für meinen Scherz, und doch sprach ich meinem ganzen Leben nicht ernstlicher als jetzt.« Staunend sahen sich alle untereinander an. Keiner konnte ihm glauben, und doch forderte es sein Ton. Dringend bat man ihn, dieses Rätsel aufzulösen. »Das will ich, muss aber deshalb in wenig Worten meine Jugendgeschichte zusammendrängen. Bald nach Vollendung meiner Schulstudien, wo ich selbst noch ungewiss war, wozu ich mich entschließen sollte, verliebte ich mich in ein junges Mädchen aus meiner Nachbarschaft. Sie war ungefähr meines Alters, reizend, arm und gefühlvoll. Ich warb um ihre Gegenliebe und erhielt sie, erhielt bald alles, was ein Mädchen geben und ein Liebhaber sich wünschen kann. Unsere Unbesonnenheit blieb nicht lange ohne Folgen. Meine Schöne entdeckte mir mit tränendem Aug ihre Lage, aber ich war unsinnig genug, mich bei dieser Nachricht zu freuen. Trunken und immer trunkener von Liebe wich ich nunmehr erst fast nie von ihrer Seite und brachte bei ihr auf ihrem Zimmer meinen ganzen Tag schier hin. Meine Eltern drangen damals ernstlich in mich, eine bestimmte Lebensart zu erwählen. Doch ich dachte nur an meine Gebieterin und an ihren heimlichen Umgang mit Vergnügen, an alle übrigen Geschäfte mit Ekel. In diesen Jahren verbirgt man seine Torheit nicht lange unbelauscht. Mein Vater schöpfte Argwohn, erkundigte sich genauer, und erfuhr bald viel, schlich mir nach und entdeckte alles. Meine Geliebte war damals bereits im 7. Monat schwanger, und ich befand mich eben wieder bei ihr, als er uns überraschte. Er machte ihr in meiner Gegenwart über dieses sträfliche Verständnis mit mir die bittersten Vorwürfe. Ich schwieg ehrerbietig. Er schmähte auf sie als auf ein Hindernis meines Glücks, und sie versuchte sich auf eine bescheidene Art zu verteidigen. Doch eben dadurch stieg sein Zorn. Er behandelte sie nun als ein verworfenes Geschöpf, das für Bezahlung jedem feil sei. Tausend Schimpfreden übertäubten sie, die bittersten Tränen waren ihre letzte Zuflucht. Ihn erweichten sie nicht, mich desto mehr. Ich wagte es nun, für sie zu sprechen. Umsonst, mein Vater ward immer aufgebrachter, er vergaß sich so weit, dass er die Unglückliche schlug. Sie wollte seine Knie umfassen, aber ein Stoß, den er ihr mit seinem Fuße vor den Leib gab, streckte sie in bewusstlosen Konvulsionen zu Boden. Bei diesem grässlichen Anblick verließ mich alle Besinnungskraft. Ich sah nicht meinen Vater mehr, ich sah nur den Mörder alles dessen, was mir wert und teuer war. Ich stürzte auf ihn los, ergriff ihn, warf ihn die Treppe hinab. Und bei diesem Falle verletzt er sich am Hinterhaupte so tödlich, dass er noch am Abend dieses unseligen Tages seinen Geist aufgeben mußte. Er war großmütig genug, mich in diesen letzten Augenblicken nicht anzuklagen. Niemand hatte ihn hinaufgehen sehen, niemand von unserem Zank etwas gehört. Sein Fall galt für ein natürliches, ganz ungefähres Unglück. Man begrub ihn. Sein Stillschweigen rettete mich von Schmach, Gericht und Tod. Aber ach, nicht von der inneren Strafe. Ich fühlte das Grässlichste meines Fehltritts nur allzu sehr. Eine tiefe, in sich selbst verschlossene, durch nichts zerstreubare Traurigkeit verbreitete sich über mein ganzes Wesen. Innere Unruhe trieb mich jetzt ins Getümmel der Welt, jetzt in priesterlichen Stand, jetzt wieder in Geräusch und Krieg. Endlich entschloss ich mich, meinen Gram und meine Gewissensbisse in klösterliche Stille zu vergraben und wählte Cluny dazu. Vielleicht ist diese tiefe Schwermut, die ein jugendliches Vergehen über mein ganzes Leben verbreitete, vielleicht ist diese auch der Grund jener tragischen Begebenheiten, jener grässlichen Szenen und jenes düsteren Kolorits, das man in meinen Schriften zu finden gewohnt ist und das von Kunstrichtern mir so oft als Übertreibung vorgeworfen ist. Prévôt d'Exil schwieg hier. Mit Aufmerksamkeit, doch auch mit Schauder und Bestürzung hatten ihm seine Freunde zugehört, sahen sich wechselseitig mit zweifelvollen Mienen an und konnten noch nicht glauben, dass er ihnen Wahrheit erzählt habe. Sie hielten es für einen Zug, den er irgendeinem neuen Roman anzubringen gesonnen sei und von welchem er versuchen wollte, ob er auch Wirkung hervorbringe. Der Erfolg hat gezeigt, dass sie wenigstens in dieser Vermutung sich irrten. Auch befragten sie sich nachher noch öfters um die Bestätigung dieses Abenteuers, und er blieb dabei, dass alles dieses seine eigene wirkliche Geschichte sei. Hat er erfunden, so hat er es wenigstens ohne Verletzung der Wahrscheinlichkeit getan. Jawohl, sie hat es nicht getan. Es mögen einige 30 bis nahe 40 Jahre verflossen sein, als zu Barth eine arme, ledige, schon ziemlich tief in die mannbaren Jahre gekommene Weibsperson lebte, der man weiter nichts vorzuwerfen wußte, als daß sie einen Fehltritt der Liebe getan und solchen durch einen kleinen, lebendigen Zeugen selbst an Tag gebracht habe. Sonst ein ehrliches, gutes, ziemlich einfältiges Mädchen. So menschlich auch ein Vergehen dieser Art sein mag, so gewiß der Verführer weit stärkeren Tadel als die Verführte verdient, so dachte man doch in damaligen Zeiten über einen solchen Punkt weit strenger als jetzt und wahrscheinlich auch weit strenger als man sollte. Nicht genug, dass damals noch an vielen Orten Kirchenbuße und Gefängnisstrafe über die geschwächte Dirne verhängt wurden, sondern gewöhnlich blieb sie, auch nun für die übrige Zeit ihres Lebens, ohne Freier und Mann, fand sogar äußerst selten einen vorteilhaften Dienst und musste oft ihr Alter in Dürftigkeit zubringen, bloß weil sie in ihrer Jugend einen offenbar dummen Streich gemacht hatte. Auch gegenwärtiges armes Geschöpfe bedrohte ein ähnliches Los. Mühsam erwarb sie sich ihren Unterhalt, indem sie allwöchentlich ein paar Mal von Bar nach N zu Fuße ging, allda einige Gartenfrüchte zu Markte trug, auch nebenbei als eine halbe Botenfrau Briefe und mäßige Päckchen hin und wieder bestellte. Ein getreuer kleiner Spitz, mit welchem sie redlich das Brot ihrer Armut teilte, war dann gewöhnlich ihr Begleiter und half ihr oft Weg und Steg suchen, wenn im Herbst oder Frühjahr eine finstre, regnichte Nacht und im Winter ein Schneegestöber sie in Verlegenheit setzten. Zwischen Bar und N liegen bekanntermaßen einige Strecken Waldes. Als unsere Dirne daher einst wieder auf ihrer gewöhnlichen Wanderschaft begriffen war, blieb das Hündchen ungefähr eine Meile von erstgenannter Stadt im Busche bei einem etwas seitwärts gelegten Strauche stehen, spürte, kratzte, ward unruhig, bellte zuletzt. Seine Besitzerin, dadurch aufmerksam gemacht, rief den Hund ein paar Mal, ging, als er durchaus nicht von der Stelle wollte, endlich selbst hin und sah in der Mitte des Gesträuches ein recht saubres, leinenes Päckchen liegen. Voll Freuden über diesen Fund hob sie sofort dasselbige auf und wollte nun eben nachsehen, was denn das Glück ihr beschieden habe, als sie plötzlich, gar nicht mehr weit von sich, ein paar Reiter herbeisprengen hörte. Eine rasche Furcht wandelte sie an, dass dieses Menschen sein könnten, die den Fund mit ihr teilen oder wohl gar für sich behalten dürften. Sie hielt es daher für das Klügste, das Päckchen wieder gerade ins Gesträuche hinzuwerfen, ihres Weges fortzugehen, die Reiter vorbeizulassen, dann aber wieder umzukehren und die Besitznehmung zu erneuern. Das Erstere geschah, aber leider nicht so unbemerkt, als sie wohl gehofft und gewünscht hatte. Die Reuter waren schon allzu nahe und bestanden in dem Kriminalrichter aus Bar und seinem Bedienten. Ersterer hatte deutlich gesehen, dass dieses Weibsbild etwas im Strauch werfe und dann schnell sich entferne. Eben dieses halb hastige, halb ruhige Fortgehen war ihm verdächtig. Mit Vergehungen mancher Art in seinem Amte schon bekannt, war er vielleicht auch an sich selbst misstrauischer als andere Personen an seiner Stelle gewesen sein würden. Er sprengte dem Weibsbild daher nach, holte sie, wie leicht zu erachten, bald ein und fragte, was sie dort am Gesträuch vorgenommen hätte. Sie fuhr erschrocken zusammen und antwortete, nichts, gar nichts. Dieses Erschrecken und diese Unwahrheit mehrten den Argwohn, dass es nichts Löbliches gewesen sein müsse. Er befahl ihr, mit umzukehren. Sie tat es, weil sie es nicht abschlagen durfte. Der Bediente stieg beim Gebüsche ab. Das Päckchen war bald gefunden und aufgehoben. Man öffnete es, und in ihm lag ein totes, mit sichtlicher Gewalttat ermordetes Kind. Man kann sich hier leicht den Schrecken der armen Weibsperson vorstellen. Dass sie jetzt in einen bösen Handel verwickelt werden dürfte, sah sie wohl ein. Zwar erzählte sie nun buchstäblich die Wahrheit, aber wer glaubte ihr diese? Zwar bat sie himmelhoch, sie gehen zu lassen, aber wie war das möglich? Mit der einen Hand an das Pferd des Bedienten gebunden, musste sie nun nach Bar zurück. Und ihr Weg ging geradezu ins Gefängnis. In der ganzen Stadt war wohl kein Mensch, der nur zweifelte, dass sie die Mörderin sei. Die Untersuchung nahm ihren Anfang. Aber freilich nicht ganz so, wie sie wohl sollte. Ein wichtiger Umstand ward verabsäumt. Das erwürgte Kind ward gehörig besichtigt. Die angebliche Verbrecherin keineswegs. Bei einer körperlichen Untersuchung müsste es sich doch wohl unleugbar ergeben haben, dass sie nicht erst vor kurzem wieder Mutter geworden sein könne. Aber weil so viel gegen sie sprach, der Ort, wo sie gefunden worden, ihr sichtliches Halten des Päckchens in Händen, ihr Wegwerfen und Weggehen, ihr Leugnen und Erschrecken, selbst ihr ehemaliger Fehltritt. So war man fest überzeugt, dass alles ihr Beteuern und Schwören eitel Unwahrheit sei. Verhörte sie nach dem gewöhnlichen Schneckengange deutscher Kriminaljustiz und verschickte die Akten. Noch galt damals leider bei Gerichtshöfen und Schöppenstühlen die Folter für das einzige Mittel, verstockte Sünder zum Geständnis zu bringen. Lieber 10 Unschuldige gepeinigt als einen Bösewicht durchschlüpfen lassen. Dieses war der unselige Grundsatz, nach welchem Urteilsverfasser sprachen, die doch jedem mit einer Injurienklage drohten, der sie unmenschlich schalt. Auch bei geringeren Anzeigen ward oft genug nach dieser Regel darauf erkannt. Kein Wunder also, dass sie jetzt ebenfalls auf sogenannte peinliche Frage mit dem schändlichen Beisatz ziemlichermaßen sprachen. Umsonst bat die Ärmste kniend um Erbarmen. Daumschrauben, Fitschel und selbst die sogenannte Leiter mußten dreimal ihr höllisches Meisterstück am Körper der Leidenden versuchen. Aber wunderbar genug, alle dreimal blieb die Unglückliche auf Behauptung ihrer Unschuld, und endlich mußte man mit der Folter, wenn auch nicht ganz aufhören, doch aussetzen. Nicht Mitleid, nur Überzeugung, dass längeres Anhalten tödlich sein würde, bewog dazu. Die Inquisitin ward ins Gefängnis zurückgebracht, damit sie einige Kräfte sammle und dann noch einmal gefoltert werde. Mehrmals hatte man zwar schon in damaligen, an Proben dieser Art sehr reichen Zeiten die Bemerkung gemacht, dass Frauen, wenn sie nur vorher ein Kindbett überstanden, dann größere Martern als Männer zu ertragen vermöchten. Dennoch machte eine Halsstarrigkeit dieser Art gewaltiges Aufsehen. Das Gerücht davon durchlief bald das ganze kleine Fürstentum. Vorzüglich sprach man in allen Bierschenken an Sonn- und Festtagen von dieser unglaublichen Bosheit, von dieser verstockten Sünderin, die lieber ihren Leib verrenken, ihre Gliedmaßen verstümmeln lasse, ehe sie der Wahrheit eingeständig sein wolle. Schon munkelten einige, ob nicht gar ein Bündnis mit dem Teufel hier möglich sei. Dass Unschuld selbst die Kräfte eines armen Mädchens stählen könne, daran dachte niemand. Aber auch unter Bauern gibt es zuweilen Köpfe und Herzen, die ihren eigenen, ungehinderten Gang fortgehen. Gibt es Ismaels, deren Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen sie ist, die beim Zeitungslesen sich immer zur schwächeren Partei schlagen und beim Streite nicht selten, trotz einem Rousseau und Hobbes, die scheinbarsten Irrsätze verteidigen? Ein solcher Brausekopf befand sich auch in dem barischen Dorfe L. Er hatte sich schon oft einige Zweifel über die hohe Gerechtigkeit in der markgräflichen Hauptstadt erlaubt, hatte schon über dieses und jenes Gesetz, diese und jene freiwillige Steuer gespöttelt und würde, wenn er in gegenwärtigen verderbten Zeiten lebte, sicher für das abscheulichste aller Ungeheuer, für einen Demokraten gegolten haben. Jetzt, als er hörte, dass man jene Kindsmörderin die nächste Woche abermals in die Marterkammer bringen werde, war er laut der Meinung, dass ihm dies nicht gefalle, und führte seinen Beweis folgendermaßen: Der Mensch ist entweder schuldig oder unschuldig. Im ersten Fall hat sie freilich Strafe verdient, aber auch schon erhalten. Den Kopf schlägt man den Leuten nur einmal ab. Es muß verdammt albern zugehen, wenn das über eine Minute dauert. Und dann ist es vorbei. Auch müssen wir alle einmal an die Reihe des Todes kommen, ob mit dem Schwert oder durch ein Fieber. Der Unterschied ist am Ende nicht groß. Aber dreimal gefoltert werden ist mein Seel ärger als zweimal sterben. und so lange an einem zerren und renken, bis man endlich eine Weile aussetzen muss, um nur wieder fortfahren zu können, das ist nicht gerichtliche Untersuchung, sondern gerichtliche Barbarei. Sollte nun zumal am Ende das arme Weibstück gar unschuldig sein? »Oh, das ist sie nun gewiss nicht, das kann sie gar nicht sein«, schrie hier der ganze Trupp seiner bisherigen Zuhörer. Alle rechneten ihm die oben erwähnten ungünstigen Umstände noch wohl vermehrt und verbessert her. Alle bewiesen und schrien und überzeugten ihn doch nicht, dass die Wahrscheinlichkeit gegen sie spreche, dass ein schwerer Verdacht die Eingekerkerte drücke, das gestand er freilich. Doch dass die Wahrscheinlichkeit nicht Gewissheit und Verdacht nicht Überweisung sei, das führte er für einen Bauer recht gut aus und blieb bei der Folgerung, am Ende könne doch noch der Teufel sein Spiel haben und die Gefangene unschuldig sein. Indem die Bauern so am Tische sich stritten und, um besser schreien zu können, den Bierkrügen weidlich zusprachen, saß in einer weiten Entfernung von ihnen auf der Ofenbank ein junges, derbes Bauernmensch, die Dienstmagd eines Freihüfners und Witwers auf einem noch fast 2 Stunden weit entlegenen fränkischen Dorfe. Sie war in Bar zu Markt gewesen, hatte Verschiedenes eingekauft, war von einem Gewitterschauer überrascht worden, war deshalb in der Schenke eingekehrt und wollte warten, bis es ausgeregnet habe. Wo sie dann des Abends, zumal man Mondenschein vermutete, langsam heimzukehren gedachte. Es war wirklich eine flinke und auch, was sie mit so Regenscheu gemacht haben mochte, recht sauber gekleidete Bauerdirne. Da sie aber gerade in diesem Dorfe wenig oder gar keine Bekanntschaft hatte, so machte sich von den Mannspersonen niemand etwas mit ihr zu schaffen. Gleich hinter ihr auf dem Ofen lag ein junger Bursche der Länge nach ausgestreckt. Er hatte den Tag über als Taglöhner beim Wirte gearbeitet und glaubte sich nun in der Feierstunde mit dieser Lage und Wärme, nach gewöhnlicher Denkart solcher Menschen, eine Güte zu tun. Fest hatte er die Augen zugemacht und rührte sich nicht. Das Mädchen hatte ihn entweder gar nicht bemerkt oder glaubte wenigstens, dass er im Ernste schlafe. Ihre Aufmerksamkeit war ganz auf das Gespräch an jenem Tische hingerichtet, als der schon erwähnte Redner seine Verteidigung der angeblichen Kindsmörderin hielt und sich ein paar Mal des Ausdrucks bediente, »Wer weiß aber, ob es das Mensch auch getan hat«, da bückte sich diese Fremde mit halbem Leibe über den Korb, der neben ihr stand, als suche sie etwas in ihm, und er seufzte für sich, »Jawohl, hat sie es nicht getan.« Nur äußerst leise, ganz in sich selbst verschluckend, hatte sie diese Worte ausgesprochen. Gleichwohl waren sie dem jungen Bauerkerl hinter ihr nicht entgangen. Ja, es lag für ihn in den Worten selbst, und mehr noch in der Innigkeit, womit sie ausgestoßen worden, etwas äußerst Merkwürdiges. Je länger er darüber nachdachte, je bedenklicher schienen sie ihm. Um nichts durch Übereilung zu verderben, verharrt er noch ein gutes Weilchen in seinem angenommenen Schlafe, ahmte dann ganz genau einem erst aufwachenden Menschen nach, stand auf, ging zur Türe hinaus, rief den Wirt beiseite und erzählte ihm das Gehörte. Dieser fand grad nicht viel Merkwürdiges drin, aber als jener immer darauf beharrte, daß der Ton doch gar zu sehr vom Herzen gekommen sei, ward auch die Wirtin herbeigerufen, und diese, wie Weiber über Weiber, zumal in gewissen Punkten immer schärfer als wir Männer urteilen, war gleich der Meinung, daß dahinter allerdings wohl mehr stecken könne. Sie kannte die Dirne ein wenig, sie entsann sich, dass sie vorm Jahre gekränkelt habe, jetzt aber seit einigen Monaten wieder wie Milch und Blut aussehe. Sie hegte die christliche Mutmaßung, dass sie wohl nicht ohne Nebenursache so lange schon bei einem Witwer diene, nicht ohne Nebenverdienst so gut sich trage. Kurz, was bei dem ersten Erzähler nur dunkles Gefühl, nur verworrene Mutmaßung gewesen war, das ward hier zusammenhängend und fast so gut als entschieden. Ihr Mann trat endlich ebenfalls ihrer Meinung bei, und da unter den Bauern in der Schenkstube auch der Richter des Dorfes sich befand, So ward er nicht minder herausgerufen, alles ihm erzählt und von der Wirtin das Gutachten angehängt, dass man die Dirne sofort verhaften solle, weil sie dann im ersten Schrecken gewiß alles bekennen werde. Dieser letzte Vorschlag schien freilich dem Dorfrichter etwas bedenklich zu sein. Da aber nun schon drei Menschen übereinstimmten, da man vorzüglich ihm bewies, dass gerade in der Überraschung die größte Hoffnung von zu entdecken der Wahrheit liege, und da die Wirtin mit aller möglichen Beredsamkeit behauptete, es könne im schlimmsten Fall doch keine üblen Folgen haben, wenn man eine unschuldige Person zu retten, eine Schuldige auszuforschen suche. So gab der Schulze endlich nach, holte sofort ein paar Gehülfen, und ehe eine Viertelstunde verlief, ward jene Magd, eben als sie aufstehen und weitergehen wollte, verhaftet. Sie erschrak außerordentlich, fragte zitternd um die Ursache, und als man ihr ganz kurz zur Antwort gab, sie möge sich nur besinnen, was sie vor einigen Monaten angestellt habe, kam eine Ohnmacht ihr nahe. Als man jene Worte endlich ihr vorhielt, wußte sie noch minder eine gehörige Erklärung davon zu geben. Kurz, ehe noch eine Stunde verging, bekannte sie frei heraus, daß sie selbst die Mutter, Mörderin und Wegelagerin jenes Kindes gewesen sei. Wie schnell sich das Gerüchte von diesem Vorfalle umher verbreitete, welches Erstaunen darüber entstand und wie wenig sich im Grunde des Herzens die Kriminalgerichten zu Bar dabei erfreuten. Das alles bedarf keiner Ausführung. Schon des andern Morgens ward die Neuverhaftete abgeführt und blieb auch beim Verhör in der Stadt bei ihrem Geständnis, gab alle Umstände so genau an, daß jeder noch übrige Zweifel verschwand, und erlitt nach einigen Monaten, denn auch beim eingestandensten Verbrechen nimmt deutsche Kriminaljustiz sich gute Weile, ihre Strafe. Jene Unschuldige hingegen, durch eine so sonderbare Zusammentreffung kleiner Zufälligkeiten angeschuldigt und wieder gerechtfertigt, ward nun vom Gericht selbst als unschuldig anerkannt und in Freiheit gesetzt. Aber die grausame Folter hatte sie des gehörigen Gebrauchs ihrer Gliedmaßen beraubt. Nur gebückt konnte sie fortan schleichen. In ihren ausgerenkten Armen war keine Kraft mehr. Man gab ihr daher eine sogenannte Spitalpfründe, das heißt Kost und freie Wohnung auf lebenslang. Und sie erreichte, doch vielleicht nicht so bedauert, wie sie es verdiente, ein ziemlich hohes Alter. Die Stutzperücke. Englische Kriminalgeschichte. Dass in England oft Männer von feinstem Stand und von der besten Geburt, wenn Spiel, Ortsschweifung oder Unfälle sie in Verlegenheit setzen, die Landstraße zu bereiten und dem ersten besten Reisenden ihre oft ledige Pistole vorzuhalten pflegen, das ist eine längst bekannte Sache. Einst hielt einer von diesen Highwaymans einen reichen Wollhändler an, zwang ihn, der auf einen solchen Vorfall ganz unvorbereitet war, nicht bloß mit einem paar Guineen, sondern mit einer ziemlich ansehnlichen Banknote sich zu lösen, bedankte sich höflich und sprengte davon. Der Räuber, dem in mancher Rücksicht daran gelegen sein mochte, unerkannt zu bleiben, hatte unter anderen Hilfsmitteln auch einer schwarzen Perücke sich bedient, die fast sein ganzes Gesicht verdeckte. Jetzt war er kaum einige hundert Schritte von dem Orte seines Fanges entfernt, als er diese Haarhaube wegwarf und weiter eilte, ohne für deren ferneres Schicksal besorgt zu sein. Die Straße, wo dies geschah, gehörte nicht zu den sehr besuchten Straßen Englands. Die Perücke war überdies noch auf einen Nebenweg hingeschleudert worden. Sie lag daher ein ziemliches Weilchen, ehe sich ein Liebhaber dazu fand. Aber endlich kam der einzige Sohn eines reichen Esquire, dessen väterliches Gut in der Nähe war, geritten, sah sie, hob sie aus Neugier mit seiner Reitgerd empor und kam durch ein unglückliches Ungefähr auf den Einfall, sich einen Spaß damit machen zu wollen. »Wenn ich dies genießte«, dachte er bei sich selbst, Aufsätze, so würde mich vielleicht unser eigenes Hausgesinde, wohl gar meine leibliche Schwester nicht kennen. Ich habe ja nicht weit bis heim, was tut's, ich will's versuchen. Er setzte sie auf und ritt ganz gelassen weiter. Ehe er auf seines Vaters Grund und Boden kam, mußte er noch die Landstraße durchschneiden und sowohl bei einem Schlagbaum als einem Zollhäuschen vorbei, wo Wegegeld entrichtet ward. Er tat dies, unbekümmert wegen der Leute, die er dabei stehen sah, aber desto mehr bekümmerten sich diese um ihn. Denn sieh da, durch einen neuen, unglücklichen Zufall hielt hier, in eben diesem Augenblick, jener vor kurzem erst beraubte Wollhändler an und erzählte einigen von ungefähr angetroffenen Bekannten sein trauriges Abenteuer. Jetzt, als er im besten Erzählen unseren jungen Esquire dahertraben sah und auf seinem Kopf jene Perücke erblickte, die er mal allzu gut sich gemerkt hatte, unterbrach er sogleich seine Erzählung und rief hastig, »Ei, seht da, unser Highwayman! Greift ihn, greift ihn!« Seine Gefährten, getäuscht wie er, legten sofort Hand an. Ehe der arme, bestürzte Jüngling ein Wort nur reden konnte, war er auch schon vom Pferde heruntergezogen. Es half nichts, dass er sich zu erkennen gab. Nichts, dass der Zolleinnehmer selbst nun für ihn und seine Unschuld Leib und Leben zu verpfänden sich erbot. Nichts, dass von allen geraubten Stücken auch nicht ein einziges bei ihm zu finden war. Der Wollhändler blieb dabei, er erkenne seinen Räuber in ihm. Das Begehren der Verhaftung mußt ihm gewillfahrt werden, und der peinliche Prozess nahm seinen gewöhnlichen Lauf. Der Sachwalter des jungen Esquire tat alles Mögliche, um die Schuldlosigkeit seines Klienten ins helle Licht zu setzen. Man gab ihm durchgängig das vorteilhafteste Zeugnis. Aber wegen der verdächtigen Viertelstunde konnte er doch durch keinen Zeugen sich rechtfertigen. Der Wollhändler, auch ein sonst unbescholtener Mann, beharrte auf seine Aussage, legte den Eid drauf ab, und die 12 Geschworenen sprachen das fürchterliche Guilty aus. In England, wie bekannt, werden alle Gerichtshändel bei offenen Türen geführt. Bei dem gegenwärtigen Verhör war der wahre Täter vom Anfange bis Ende Zuschauer gewesen, hatte aber weislich geschwiegen, bis der Ausspruch der Geschworenen gefällt war. Jetzt trat er hervor, wandte sich zum Richter und sagte, der Kriminalprozess sei zwar ganz ohne Parteilichkeit, ganz ohne Verletzung irgendeines Gesetzes geführt worden, doch scheint es ihm, als hätten Kläger und Geschworene zu viel auf den Punkt mit der Perücke geachtet. Wenn es ihm erlaubt sei, getrau er dieses sofort durch ein augenscheinliches Beispiel zu beweisen. Der Richter, der nichts eifriger wünschte, als seinen Angeklagten retten zu können, gab diesem neu aufgetretenen Sachwalter gern Erlaubnis, seinen Beweis zu führen, und ließ ihn die Perücke reichen, die während des ganzen Handels dargelegen hatte. Er stürzte sie auf, indem er dem Wollhändler den Rücken zukehrte. Dann aber wandte er sich schnell um zu ihm und mit eben dem Blick, dem Ton der Gebärde, der Drohung in Hand und Worten rief er, »Deine Börse her, Elender!« Kaum sah dieser so plötzlich jenes Original vor sich stehen, das ganz ein Da Capo mit ihm spielte, als er auch augenblicklich seinen bisherigen Irrtum und seinen wahren Feind erkannte. »Gott verdamm mich!« schrie er auf. »Ich habe mich betrogen, dieser hier ist mein Spitzbube.« Aber ebenso rasch war jener mit dem schwarzen Stutz wieder herunter und wandte sich lächelnd zum Richter. »Euer Herrlichkeit sehen nun, wie drehend dieser gute Mann durch die Perücke gemacht wird. Kaum sieht er in ihr, mich, ganz Unschuldigen, mich, da ich so lange völlig unbemerkt und dicht vor seinen Augen stand, so bin ich sogleich seinen Gedanken nach der Räuber. Bei Gott, ich glaube, er hätte Euer Herrlichkeit ein gleiches Kompliment gemacht, wenn Sie eher eben den Einfall gehabt hätten. Wenigstens aber hat er jetzt seinen Eid widerrufen und den Beklagten freigesprochen.« Nach englischen Gesetzen galt wirklich über diesen letzten Punkt keine Frage mehr. Und ebenso wenig konnte er, nach einem schon geleisteten falschen Eide, noch einen neuen schwören oder irgendeine Klage gegen seinen mutmaßlich wahren Räuber anheben, zumal da genau diesen nicht der geringste übrige Verdacht obwaltete. Der Esquire kam los, der Sachwalter verschwand wieder.